Zum Monat des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli veröffentlichten die Medien in Russland jüngst Beiträge. In der Zeitung Zavtra erschien ein Beitrag über die schändliche Niederlage der USA im von ihnen entfesselten Koreakrieg und noch ein Beitrag, in dem es enthüllt wurde, dass die USA unter anderem dafür die Lage auf der koreanischen Halbinsel verschärfen, ihre Truppen permanent in Südkorea stationiert zu halten. In den Internet-Homepages wie Patrioti Moskowa und die D-Werker von heute waren die Beiträge zu lesen, in denen die USA dazu aufgefordert wurden, entsprechend den einmütigen Forderungen der Weltöffentlichkeit den Kommandostab der UN-Truppen aufzulösen und ihre Besatzungstruppen in Südkorea unverzüglich abzuziehen.